Zum Tag der Sonne, Geburtstag von Genossen Kim Il-sung, fanden in Iran, Kuwait, Norwegen, Dänemark, der Schweiz, Finnland, Österreich, Island, Italien, Spanien, Ecuador, Peru, Uganda, Libyen und Kongo Festmeeting, Seminar über die Verdienste von Kim Il-sung, Zusammenkunft, Vortrag, Gesprächsrunde und Bücher- und Fotoausstellung statt. In den Veranstaltungen, an denen die Persönlichkeiten der Parteien und Organisationen und die Massen in den betreffenden Ländern teilnahmen, betonten die Redner, Präsident Kim Il-sung, Gründer der sozialistischen Korea, der zur Verwirklichung der Sache für Souveränität der Menschheit große Beiträge geleistet habe, werde in den Herzen der Koreaner und der Völker der Welt ewig fortleben.